Hören, Teil 2. Sie hören 5 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Lösung A, B oder C am besten passt. Sie hören jedes Gespräch einmal. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 14 auf dem Antwortbogen. Nummer 5 und 6. Frau Narusi, bevor ich mit meinem Teil anfange, nur die kurze Frage, ob Sie sich bei uns wohlfühlen. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Die Arbeit macht Spaß, die Kollegen sind nett, es ist alles in Ordnung, danke. Das freut mich zu hören. Und was sind Ihre persönlichen Ziele? Haben Sie etwas, was Sie bei uns gerne erreichen wollen? Um ehrlich zu sein, lebe ich in den Tag hinein. Ich plane nicht viel. Das ist einer der Gründe, warum ich Grafikdesign und nicht zum Beispiel BWL studiert habe. Das überrascht mich jetzt. Ich sehe Sie nämlich definitiv in einer Führungsposition. Sie können hervorragend erklären, haben immer alles im Blick. Hätten Sie denn Interesse, Leiterin eines kleinen Projekts mit 3 Mitarbeitern zu werden? Das kommt natürlich auf das Projekt an und auf das Geld. Den Kunden kennen Sie bereits. Und bezüglich des Geldes kann ich Ihnen leider keine großen Hoffnungen machen. Aber jetzt zeige ich Ihnen erstmal, um was es sich konkret handelt. Nummer 7 und 8. Q3 GmbH, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Heinz, mein Name. Ich bin umgezogen und wochenlang habe ich versucht, Internet zu bekommen. Seit 15 Jahren habe ich bei Ihnen meine Internet- und Handyverträge und ich war immer zufrieden. Aber jetzt sehe ich mich gezwungen zu kündigen. Beruhigen Sie sich, da können wir doch sicher etwas tun. Dass man lange auf einen Termin warten muss, bis der Monteur für den Router kommt, ist ja normal. Und auch darüber, dass ich einen halben Tag Urlaub dafür nehmen muss, habe ich mich nicht aufgeregt. Aber 4-mal waren Ihre Leute bereits da und danach hatte ich immer noch kein Internet. Aber dann muss das sicherlich an Ihrem Anschluss liegen. Nein, eben nicht. Ich habe dann eine andere Firma beauftragt und die hat es innerhalb von 30 Minuten geschafft. Und jetzt leiten Sie mich bitte zur Kündigungsabteilung weiter. Nummer 9 und 10. Emir, ich habe gehört, du hast gekündigt? Ja, das ging so nicht mehr weiter für mich. Ich habe eine gute Ausbildung, bin schnell, zuverlässig und genau. Das Geld hat am Ende des Monats aber trotzdem nie gereicht, weil jeder alles immer nur billig haben will und keiner mehr für Qualität bezahlt. Der Verdienst in meiner Branche ist einfach zu gering. Aber ohne Job wird's ja auch nicht besser, oder? Naja, meine Frau und ich haben beschlossen, mit den Kindern nach Neuseeland zu ziehen. Da werden deutsche Handwerker mit offenen Armen empfangen. Das Gehalt ist viel besser und wärmer ist es dort auch. Und vielleicht klappt es ja dort mit dem Traum von der eigenen Firma. Nummer 11 und 12. Maike, ich bin's, Michael. Gut, dass ich dich erreiche. Ich stecke total im Stau und werde zwar pünktlich zur Präsentation kommen, aber habe noch nicht alles fertig bekommen. Könntest du das noch für mich erledigen? Uff, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Was gibt es da noch zu tun? Die Tagesordnung muss noch gedruckt und vervielfältigt werden. Sie ist auf unserem Teamlaufwerk gespeichert. Außerdem muss dem Hausservice noch Bescheid gegeben werden, dass wir Wasser und Säfte im Raum brauchen. Das habe ich total vergessen. Und Frau Samet, die Assistentin der Abteilungsleitung, soll Protokoll führen. Das habe ich ihr schon gesagt, aber erinnere sie doch nochmal dran. Na, du machst mir ja mehr Arbeit als der Chef. Nummer 13 und 14. Und denken Sie dran, Maria, dass Jonathan immer leicht krank wird und nicht so viel draußen sein soll. Außerdem soll er nicht so viel Süßes essen und achten Sie bitte drauf, dass er mittags auch immer sein Gemüse isst. Herr Schneider, ich bin zwar erst seit kurzem in Deutschland, habe aber als junge Frau Erzieherin gelernt und schon 20 Jahre in meinem Land in einem Kindergarten gearbeitet. Ich verstehe Ihre Ängste, aber ich werde mich sicherlich sehr gut um Ihren Sohn kümmern. Aber Sie wissen ja, er hat manchmal noch Probleme beim Sprechen und kann sich nicht so gut ausdrücken. Das, Herr Schneider, wird unser kleinstes Problem sein. Wir finden schon einen Weg. Vertrauen Sie mir. Ende von Teil 2.